I started my professional activity as a neurologist trying to bring the relief to my neurotic patients. Under the influence of an older friend and by my own efforts, I discovered some important new facts about the unconscious in psychic life, the role of instinctual urges, and so on. Out of these findings grew a new science, psychoanalysis, a path of psychology, and a new method of treatment of the neurosis. Schönen guten Abend bei Sachzwang FM. Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger. Das gerade eben war Sigmund Freud, wie er in wenigen Sätzen seine neue Wissenschaft erklärt. Es geht heute einmal mehr um die Psychoanalyse. Psychoanalyse als Aufklärung. Vor allem wird es auch um den autoritären Charakter gehen. Ich übergebe dem feurigen Schriften der Schule Sigmund Freud. Vor allem aber ist an die Psychoanalyse zu denken, die nach wie vor verdrängt wird. Entweder fehlt sie ganz oder schlimmer noch, man hat sie durch Richtungen ersetzt, die, während sie behaupten, das 19. Jahrhundert zu überwinden, womöglich sie in ihr eigenes Gegenteil verkehren. Ihre genaue und unverwässerte Kenntnis ist aktueller als je. Der Hass gegen sie ist unmittelbar eins mit dem Antisemitismus. Keineswegs bloß, weil Freud Jude war, sondern weil Psychoanalyse genau in jener kritischen Selbstbesinnung besteht, die den Antisemiten in Weißglut versetzt. Theodor W. Adorno hat es gerade auf den Punkt gebracht. Aber was werden wir heute hören in den 2 Stunden? 2 Beiträge, ein längerer von Lilja Radonitsch mit dem Titel Psychopathologie der Normalität. Die Bedeutung der Psychoanalyse für die kritische Theorie. Dieser Beitrag ist auch nachzulesen im Buch Feindaufklärung und Re-Education, kritische Theorie gegen Postnarzissmus und Islamismus. Im Freiburger Saira Verlag. Und der 2. heutige Beitrag, der viel kürzer ist, stammt von René Wiegel. Die schlechte Aufhebung des bürgerlichen Subjektbegriffs. René Wiegel weiß mit Adorno, jeder ist sich selbst ein Würstchen. Und er postuliert mit Guy Debord, wo wirtschaftliches Es war, muss ich werden. Die Hinwendung von Gesellschaftskritikern und Kritikerinnen zur Psychoanalyse hat wie viele andere Neuorientierungen der Linken ihre Wurzel in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Die kommunistische Revolution, deren Ausbruch und Erfolg in den entwickelten kapitalistischen Staaten erwartet wurde, war ausgeblieben. In der Sowjetunion hingegen, wo eine siegreiche Revolution gelungen war, zeigte sie sehr schnell autoritäre Tendenzen, die mit der Einrichtung eines Vereins freier Menschen nach Marx wenig zu tun hatten. Die Frage, wie es denn sein könne, dass zwar einerseits die objektive Möglichkeit einer befreiten Gesellschaft gegeben sei, andererseits aber die Revolution sich nicht einstellen wollte, ja ganz im Gegenteil, sich die Massen dem Faschismus zuwandten, ließ linken Gesellschaftskritikern und Kritikerinnen keine Ruhe. So auch nicht jenem Zirkel Linksintellektueller, die sich im Institut für Sozialforschung zusammengefunden hatten. Die Wissenschaftler rund um Max Horkheimer und Theodor W. Adorno, die aus Deutschland in die USA emigriert waren, untersuchten die Wirkung gesellschaftlicher Verhältnisse auf das Subjekt und die dadurch entstehende Zurichtung des Individuums. Sie verknüpften damit traditionelle Anliegen der Psychologie mit jenen der Sozialwissenschaften. Der Kreis um Max Horkheimer stellte die Frage nach dem Kitt der Gesellschaft, der diese auch dann noch zusammenhält, wenn ökonomische Interessen dies nicht mehr tun. In dem 1955 erschienenen Text »Zum Verhältnis von Soziologie und Psychologie« beschreibt Adorno die frühen Beweggründe der kritischen Theorie. »Die alte Erklärung allein, dass die Interessenten alle Mittel der öffentlichen Meinung kontrollieren, reicht nicht aus.« Denn die Massen ließen kaum von plumper und augenzwinkernd unwahrer Propaganda sich einfangen, wenn nicht in ihnen selber etwas den Botschaften vom Opfer und vom gefährlichen Leben entgegenkäme. Darum hat man es angesichts des Faschismus für notwendig erachtet, die Theorie der Gesellschaft durch Psychologie, zumal analytisch orientierte Sozialpsychologie, zu ergänzen. Das Zusammenspiel der Erkenntnis gesellschaftlicher Determinanten und der in den Massen vorherrschenden Triebstrukturen versprach volle Einsicht in den Zusammenhalt der Totalität. Gesellschaftstheorie müsse sich demnach auch auf den subjektiven Faktor, die psychische Beschaffenheit der Subjekte, einlassen, um das Fortbestehen eines Leid und Elend hervorbringenden Systems zu erklären, das nicht existieren könnte, wenn es nicht die Menschen selbst bis ins Innerste so gemodelt hätte, dass sie ihm konformieren. Bald fanden psychoanalytische Kategorien Eingang in fast jedes Werk, das aus dem Umfeld des Instituts stammte. Neben den »Studien über Autorität und Familie« von Horkheimer sind noch die »Studies in Prejudice« zu nennen, in denen auch die Studies in the Authoritarian Personality zu finden sind, die von einem Team um Adorno und Else Frankel Brunswick erstellt wurden. Der Zusammenhang zwischen Psychologie bzw. Psychoanalyse und Gesellschaftskritik wurde von da an stets betont. Adorno wies aber darauf hin, dass die Trennung von Gesellschaft und Psyche richtig und falsch zugleich sei. Falsch, weil sie kategorial die Entzweiung des lebendigen Subjekts und der über den Subjekten waltenden und doch von ihnen herrührenden Objektivität verewigt und zugleich richtig, denn inneres und äußeres Leben sind voneinander gerissen. Nur durch die Bestimmung der Differenz hindurch, nicht durch erweiterte Begriffe, wird ihr Verhältnis angemessen ausgedrückt. Dabei darf jedoch nicht vergessen werden, dass die Psychologie des Individuums gesellschaftlich fundiert ist. Während die gesellschaftlichen Gesetze nicht aus psychologischen Befunden gleichsam extrapoliert werden können, ist am Gegenpol das Individuum nicht einfach Individuum und Substrat der Psychologie, sondern immer zugleich Träger der gesellschaftlichen Bestimmungen, die es prägen. Noch der vulgäre Materialismus, der den individuellen Reaktionsformen handfeste Profitinteressen zugrunde legt, hat Recht, gegen den Psychologen, der wirtschaftliche Verhaltensweisen von Erwachsenen aus ihrer Kindheit ableitet, die objektiven ökonomischen Gesetzen folgen. Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnisse, dem Primat der Ökonomie vor der Psychologie und dem real begründeten Widerspruch, dass Sozialwissenschaften und Psychoanalyse zwar zusammen gedacht werden müssen, aber realgesellschaftlich getrennt sind, setzten die kritischen Theoretiker sich mit der Freud'schen Psychoanalyse auseinander. Während die kritische Theorie die Erkenntnisse der psychoanalytischen Theorie weiterentwickelte, hielten Adorno und Marcuse zugleich den tendenziell mit der unvernünftigen Gesellschaft versöhnenden Charakter der psychoanalytischen Therapie fest. Während die psychoanalytische Theorie erkennt, dass die Krankheit des Einzelnen letzten Endes durch die Krankheit seiner Zivilisation verursacht ist und durch sie fortdauert, bemüht sich die psychoanalytische Therapie darum, den Einzelnen zu heilen, damit er fortfahren kann, als Teil einer kranken Zivilisation zu funktionieren, ohne sich ihr ganz und gar zu unterwerfen. Soweit Herbert Marcuse. Adorno führt die Problematik genauer aus. Noch die gelungene Kur trägt das Stigma des Beschädigten, der vergeblichen und sich pathisch übertreibenden Anpassung. Indem der Geheilte dem irren Ganzen sich anähnelt, wird er erst recht krank, ohne dass doch der, dem die Heilung misslingt, darum gesünder wäre. Die Therapie ist der Emanzipation abträglich. Einerseits, weil die Gesellschaft, in der wir leben, eine irrationale ist. Andererseits aber auch, weil die Psychoanalyse das überrepressive Realitätsprinzip als unabänderbar annimmt. Sie nimmt die Zivilisation, welche die Versagung erzwingt, wenn nicht geradezu unkritisch, so doch resigniert hin. Im Namen des Realitätsprinzips rechtfertigt sie die seelischen Opfer des Individuums, ohne das Realitätsprinzip selber einer rationalen Prüfung auszusetzen. An diesem Punkt überschreitet kritische Theorie die Grenzen der Freud'schen Psychoanalyse. Freuds großes Verdienst jedoch ist es, dass seine bürgerliche Theorie Widersprüche, die auf realen Sachverhalten beruhen, nicht auflöst. Die Größe Freuds besteht, wie die aller radikalen bürgerlichen Denker, darin, dass er solche Widersprüche unaufgelöst stehen lässt und es verschmäht, systematische Harmonie zu prätendieren, wo die Sache selber in sich zerrissen ist. Er macht den antagonistischen Charakter der gesellschaftlichen Realität offenbar, soweit innerhalb der vorgezeichneten Arbeitsteilung seine Theorie und Praxis reicht. Die Unsicherheit des eigentlichen Zwecks der Anpassung, die Unvernunft vernünftigen Handelns also, die die Psychoanalyse aufdeckt, spiegelt etwas von objektiver Unvernunft wider. Sie wird zur Anklage der Zivilisation. Die neofreudianische Schule hingegen, zu der etwa Erich Fromm oder Karen Horney zählen, macht sich dafür mit umso mehr Eifer daran, eine scheinbare Synthese der Widersprüche zu erzwingen. Es handelt sich bei ihnen nicht so sehr um heretische Abweichungen von Freuds Lehren, als um eine bequeme Glättung ihrer Widersprüche. Unter ihren Händen wird die Freud'sche Theorie zu einem weiteren Mittel, die seelischen Regungen dem gesellschaftlichen Status quo zu integrieren. Aus der Analyse des Unbewussten machen sie einen Teil der industrialisierten Massenkultur, aus einem Instrument der Aufklärung ein Instrument des Scheins, das Gesellschaft und Individuum, Anpassung an die allmächtige Realität und Glück sich deckten. Auch Marcuse begründet, warum die Revisionisten der Freud'schen Theorie ihren kritischen Stachel ziehen. In einer repressiven Gesellschaft steht das Glück und die produktive Entwicklung des Einzelnen im Widerspruch zur Gesellschaft. Werden sie als Werte definiert, die innerhalb dieser Gesellschaft zu verwirklichen sind, dann werden sie selbst repressiv. Laut Fromm liegt aber die Entscheidung angeblich bei der Fähigkeit des Menschen, sich selbst, sein Leben und sein Glück ernst zu nehmen. Liegt bei seiner Bereitwilligkeit, den eigenen moralischen Problemen und denen der Gesellschaft gegenüberzutreten. sie liegt bei seinem Mut, er selbst zu sein und für sich selbst zu stehen. Das Ergebnis dieser Leugnung objektiver Zwänge ist die Flucht aus der Analyse in die internalisierte Ethik. Aber nicht nur die falschen Glücksversprechen, auch die Schmälerung der Rolle des Unbewussten sind ein Zeichen für das Scheitern des revisionistischen Versuchs der Weiterentwicklung. Die tiefen Dimensionen des Konflikts zwischen dem Einzelnen und seiner Gesellschaft, zwischen der Triebstruktur und dem Bereich des Bewusstseins, wurde verflacht. Angesichts der überwältigenden Anzahl von Versuchen der Psychoanalyse, ihren kritischen Stachel zu ziehen oder sie völlig zu diskreditieren, erscheint eine vernünftige Kritik zwar schwierig, aber bestimmte Bereiche der Psychoanalyse müssen für überholt erklärt und dem heutigen Erkenntnisstand angepasst werden. Besonders die Freud'sche Weiblichkeitstheorie bedarf einer Modifizierung. Einerseits, weil Freuds Beobachtungen der Unterschiede zwischen den Geschlechtern auch heute noch unverzichtbar sind, seine Theorie also nicht einfach verworfen werden kann, die Erklärungen dieser Unterschiede aber andererseits durch ein veraltetes Frauenbild zustande gekommen sind. Die Freud'sche Erklärung der Frauwerdung stellt also keine logische Schlussfolgerung aus seiner Theorie dar, sondern eine von den weit verbreiteten Vorurteilen der damaligen Zeit über das Wesen der Frau nicht wesentlich unterscheidbare biologistische Erklärung. Freud's Beobachtungen der realen Unterschiede zwischen den Geschlechtern jedoch, wie beispielsweise die weitaus höhere Neigung von Frauen zu Masochismus, beschreiben immer noch reale Sachverhalte, die aber, im Gegensatz zu Freud's Annahmen, gesellschaftlich und historisch, nicht jedoch biologisch erklärbar sind. So muss die Theorie eines natürlichen Penisneides der Frau durch den Neid auf die im Phallus symbolisierten gesellschaftlich bedingten größeren männlichen Freiheiten abgelöst werden. Auch die Annahme einer der weiblichen Natur entsprechenden Ich-Schwäche aufgrund ihres Mangels an Kastrationsangst muss verworfen werden, sowie die These, klitorale Sexualität sei ein sicheres Zeichen für einen Männlichkeitskomplex. Adorno hat diesen Sachverhalt bereits 1955 folgendermaßen formuliert. In dem nur allzu widerleglichen Bestreben, an unwiderleglichen Fakten Halt zu finden, manifestiert sich in Freud ein unbesehen bejahtes gesellschaftliches, der Glaube an die üblichen Kriterien der gleichen Wissenschaft, die er herausforderte. Diesen Kriterien zuliebe ist das Freud'sche Kind ein kleiner Mann und seine Welt die des Mannes. Diese Kritik rührt jedoch nicht an den wesentlichen Erkenntnissen der Freud'schen Psychoanalyse, da ohne Begriffe wie Verinnerlichung, Verdrängung oder Unbewusstes nicht beschrieben werden kann, wie sich gesellschaftliche Rollenbilder in der Psyche von Frauen festsetzen. Ohne Psychoanalyse kann man nicht erklären, wie Bilder von Geschlechterrollen die Gesellschaft und vor allem die Frauen selbst prägten und immer wieder reproduziert werden. Versuche, die Freud'sche Weiblichkeitstheorie zu modifizieren oder zu kritisieren, scheiterten meistens jedoch an ihrer Abschwächung der Rolle des Unbewussten, dem völligen oder tendenziellen Negieren infantiler Sexualität oder weil es sich um idiosynkratische Missdeutungen der Freud'schen Konzepte handelte. Beispielsweise spricht Lisa Apignanesi von Freud, der mit seinem psychoanalytischen Wissen ihre psychosexuelle Privatsphäre verletzt. Der Freud, dessen Interpretationen erregten, bedrohlichen Penissen glichen, die von ihr, einer Patientin, Zustimmung heischen, auch wenn diese sich in einer Form äußert, die nur ihn zufriedenstellt, nämlich als entschiedener Widerspruch. Angesichts dieser Interpretationen ist es zwar verständlich, wenn Kritik an der Psychoanalyse zunächst misstrauisch beäugt wird, eine Aktualisierung bleibt aber unverzichtbar. Als zeitgenössische Reflexionen über das in Deutschland unter nationalsozialistischer Herrschaft sich abzeichnende Grauen entstanden die Studien zum autoritären Charakter. Sie sind bis heute als Meilenstein der Antisemitismusforschung zu bezeichnen. Dass sie auch 50 Jahre nach ihrem Entstehen nicht an Aktualität verloren haben, ist dem Umstand geschuldet, dass die grundlegenden gesellschaftlichen Strukturen seit damals nicht jene Veränderung erfahren haben, auf die Horkheimer, Adorno und die übrigen Mitarbeiter des Instituts trotz aller pessimistischen Erwartungen Zeit ihres Lebens gehofft hatten. Die anfängliche Idee der Untersuchung war es, eine empirische Studie über Antisemitismus zu erstellen. Immer deutlicher wurde dabei, dass der Antisemitismus durch eine Vielzahl anderer Charaktermerkmale ergänzt wird, die zusammen eine autoritäre Persönlichkeit ergeben. Eines der zentralen Ergebnisse der Studie lautet, dass bei Personen, die eine hohe Anfälligkeit für faschistische Positionen aufweisen, hohe Übereinstimmungen in wesentlichen Bereichen ihrer Charakterstruktur feststellbar sind. Der latente Antisemitismus wird in der sogenannten F-Skala erhoben. Menschen mit hohen Werten auf dieser Skala weisen auf mehreren anderen Skalen, wie der Autoritarismus- und der Konformismus-Skala, ähnlich hohe Werte auf. Der autoritäre Charakter wird als Resultat einer Erziehung in patriarchalischen Familien mit dominierenden Vaterfiguren interpretiert, die sich vor allem durch einen Mangel an emotionaler Zuwendung, strenge Disziplinierung, eine Bagatellisierung innerer Prozesse sowie eine strikte Orientierung an äußeren Konventionen auszeichnet. Diese Art von Erziehung führt zu einer misslungenen Über-Ich-Integration. Kinder sind nicht in der Lage, ein festes Ich herauszubilden, das einen gelungenen Ausgleich der vom Es ausgehenden Triebregungen und der im Über-Ich verankerten gesellschaftlichen Normen und Zwänge herstellen kann. Die so entstandene Ich-Schwäche prädisponiert die Individuen dazu, sich in Denken und Handeln mehr an äußeren Autoritäten und Konventionen zu orientieren, als eigenen Urteilen zu folgen, beziehungsweise eigene Urteile überhaupt zustande zu bringen. Typische Merkmale dieses Autoritarismus-Syndroms sind demnach starre Konventionalität, also die reflexionslose Bindung an soziale Normen und Gebote, sowie Konformismus, der beim Auftreten jeder sozialen Abweichung Beängstigung bezeugt. Autoritäre Unterwürfigkeit und Aggressivität, Betonung physischer Stärke, Glorifizierung von Macht und Autoritäten, verkitschte Pseudo-Emotionalität, Fixierung auf Sexuelles, stereotypes, projektives Denken, Unfähigkeit zu Selbstreflexion und Selbstkritik, Anfälligkeit für Vorurteile und Ethnozentrismus sowie kollektiv-narzisstische Aufwertungen. Freud führte in seinen späten Werken den Narzissmus als zentralen Begriff ein und auch die kritische Theorie arbeitete später mit der Unterscheidung zwischen primärem und sekundärem Narzissmus. Beim primären Narzissmus handelt es sich um ein Phänomen, das jedem Kleinkind zu eigen ist. Freud nennt einen Säugling polymorph pervers. Er hat noch kein Ich, das etwas von der Außenwelt Unterschiedenes wäre und ist sich selbst mit all seinen Körperorganen und Öffnungen Liebesobjekt. Bald jedoch erfährt das Kind, dass nicht alles nach seinem Wunsch geschieht und nimmt die von außen kommenden Zwänge, wie das Wegbleiben der Mutter, wahr. Notwendigerweise kommt es zu einer Kränkung des primären Narzissmus. Familie weist dabei einen Doppelcharakter auf. Sie bietet einerseits einen Schutzraum, der die Entwicklung eines autonomen Individuums überhaupt ermöglicht und ist gleichzeitig Sozialisationsagentur, Keimzelle der Gesellschaft. Durch die Auseinandersetzung mit den Eltern wird nicht nur ihre Autorität akzeptiert, sondern auch die gesellschaftlichen Prinzipien, die sie repräsentieren. Das konkrete Ausmaß an Triebverzicht ist aber in hohem Maße abhängig von der Einrichtung der Gesellschaft. Ohne die Notwendigkeit eines Realitätsprinzips zu bestreiten, lässt sich dessen Inhalt historisch-gesellschaftlich präzisieren. Marcuse unterscheidet deshalb, im Gegensatz zu Freud, der das herrschende Realitätsprinzip verallgemeinert, zwischen notwendiger und zusätzlicher Triebunterdrückung. Die Lebensnot erfordert Arbeit. Arbeit ist Mühsal und das Gegenteil von Lustbefriedigung, somit gibt es einen notwendigen Triebverzicht. Darüber hinaus standen die konkreten Formen des Realitätsprinzips bislang aber immer im Dienste von Herrschaft und beinhalteten eine zusätzliche Triebunterdrückung, die weit über das notwendige Maß hinausgeht. Solange Menschen aber nicht die Fähigkeit haben, diese zusätzliche Unterdrückung als solche zu erkennen, solange befinden sie sich im Spannungsfeld zwischen der Notwendigkeit der narzisstischen Aufwertung und der gleichzeitigen permanenten Kränkung des Individuums. Die Umstände seiner Selbsterhaltung sind prekär. Die gesellschaftliche Reproduktion ist für das Individuum nicht durchschaubar und erscheint willkürlich. Die Erfordernisse der Selbsterhaltung erzwingen aus diesen Gründen eine neue narzisstische Besetzung der eigenen Person. Dieser sekundäre Narzissmus, das narzisstische Zurückziehen auf die eigene Person, stellt sich hierbei als eine verzweifelte Anstrengung des Individuums dar, wenigstens zum Teil das Unrecht zu kompensieren, das in der Gesellschaft des universellen Tausches keiner je auf seine Kosten kommt. So Adorno. Die Erfahrung der Ohnmacht kann nicht zugelassen werden. Sie wird zum Gefühl der Ohnmacht. Es tritt das spezifisch Psychologische hinzu, dass nämlich die Individuen ihre Ohnmacht eben nicht zu erfahren, ihr nicht ins Auge zu sehen vermögen. Sie müssen die Erfahrung von der Ohnmacht zum Gefühl verarbeiten und psychologisch sedimentieren. Das Ohnmachtsgefühl steht in Widerspruch zur narzisstischen Besetzung der eigenen Person. Diese Zerrissenheit führt zur Frage, wer daran schuld sei. Die Antwort steht fest: Ich nicht. Damit ist erklärt, warum das Individuum das Bedürfnis nach narzisstischer Aufwertung verspürt. Da es aber die Zusammenhänge zwischen den auf ihn wirkenden Zwängen nicht erfassen kann, sucht es, allgemein formuliert, Schuldige. Infolge rigider, moralisierender Erziehung werden nicht zulässige Gefühle verdrängt. Ihr Bewusstwerden muss ständig abgewehrt werden. Das erfordert einen großen Energieaufwand, sodass es eine enorme Erleichterung darstellt, eigene, nicht zugelassene Gefühle bei erster Gelegenheit auf fremde andere zu projizieren. Eines der Abwehrmittel gegen die Bestrebungen des eigenen Unbewussten besteht in Projektionen, also darin, an anderen etwas zu sehen, dessen man sich selbst nicht bewusst werden möchte. Ermöglicht werden beliebig willkürliche Projektionen durch die Unterentwicklung des Vermögens zwischen Fantasie und Wirklichkeit differenzieren zu lernen. Wer in den Opfern seines Wahns immer nur jene Züge zu entdecken vermag, die er selbst verdrängt hat oder sich nicht eingestehen kann, der ist prinzipiell gegen Erfahrung abgedichtet. Antisemiten sehen in den Juden immer nur das, was sie zuvor in sie hineingelegt haben. In Anlehnung an Kant könnte man sagen, der Antisemitismus bildet das a priori aller möglichen Erfahrungen der Antisemiten. Das erfahrbare Material wird immer schon in einer bestimmten Art und Weise zugerichtet und verunmöglicht dadurch, dass entgegengesetzte Wahrnehmungen überhaupt erst gemacht werden können. Der autoritäre Charakter sieht sich nicht zuletzt von denjenigen Menschen herausgefordert und gefährdet, die von der irrationalen, autoritär-repressiven Struktur abzuweichen scheinen. Den Juden werden Attribute wie Freiheit, Gleichheit und Emanzipation, welche die bürgerliche Gesellschaft nicht verwirklichen konnte, zugeschrieben. Die narzisstisch gekränkten Individuen müssen sich täglich am Arbeitsmarkt im schmerzhaften Bewusstsein ihrer Ersetzbarkeit verdingen. Sie haben hunderte von Wünschen, durchschauen das System aber zumindest so weit, um zu wissen, dass diese nie erfüllt werden. Sie spüren jedoch tief vergraben im Inneren, dass es da mehr geben könnte. Erahnen die Züge des Glückes ohne Macht, des Lohnes ohne Arbeit, der Heimat ohne Grenzstein. Die imaginierten jüdischen Repräsentanten eines besseren Lebens werden bis zur Ausrottung vom sadomasochistisch an Herrschaft gebundenen Individuum gehasst, gerade weil sie an sein eigenes Elend gemahnen. Hinter der ewigen Vorstellung des Antisemiten, Juden seien geldgierig und raffend, verbirgt sich unbewusst der Neid auf jene, die frei von den Zwängen der Arbeit zu sein und alles umsonst und ganz ohne Schweiß zu bekommen scheinen. Dabei kommt zu den Projektionsmöglichkeiten des Rassisten, der den Schwarzen beneidet und hasst, weil er ihn als übersexuell imaginiert, und den Ausländer, weil er nicht arbeiten zu brauchen scheint, beim Juden für den Antisemiten jedoch noch die imaginierte Allmacht hinzu. Während der einzelne Ausländer zwar vielleicht wegen seines Rechts auf Faulheit beneidet wird, bleibt er auch in der Vorstellung des Rassisten den Verhältnissen gegenüber ebenso ohnmächtig wie der Rassist selbst. Der als mächtig imaginierte Jude hingegen wird aber auch noch für die imaginierte Allmacht beneidet und gehasst. Die real existierenden Unterdrückungsmechanismen scheint der Autoritäre nicht durchschauen zu können, denn er kann seine Hassgefühle nicht gegen die realen Zwänge wenden. Der Autoritätshörige ist zu einem echten Aufstand gegen ihn unterdrückende Autoritäten nicht fähig. Er spaltet die Autoritäten in Geliebte und Gehasste. Das Bedürfnis nach Auflehnung gegen die ständigen Kränkungen der kapitalistischen Gesellschaft muss immer wieder aufs Neue weg von den bestehenden Autoritäten kanalisiert werden. Da bietet die antisemitische Alltagsreligion schuldige Opfer an, die sich als Objekte der konformistischen Rebellion eignen. Im Gegensatz zum rassistisch Verfolgten als minderwertig imaginierten scheint der Jude bestens dazu geeignet, aufgrund seiner imaginierten Weltbeherrschungsabsicht und allmächtigen Bedrohung die Rolle der negativen Autorität einzunehmen. Das kann als der zentrale Unterschied zwischen Rassismus und Antisemitismus betrachtet werden. Zu all den Merkmalen rassistischer Projektion kommt dem Antisemiten zusätzlich noch die Möglichkeit gelegen, Hass gegen Autoritäten ohne Schaden für die Gemeinschaft auf andere als Autorität imaginierte abwälzen zu können. Es handelt sich aber hierbei, das sei ausdrücklich betont, nicht um eine bloße Verwirrung der Subjekte. Ihr Hass richtet sich nicht aus Unwissenheit gegen die falschen Autoritäten, sondern der Autoritäre muss seine Frustration aus innerer Notwendigkeit gegen die Fremdgruppe richten. Er muss es weniger aus Unwissenheit in Bezug auf die Ursache seiner Frustration als vielmehr seiner psychischen Unfähigkeit zufolge, Autoritäten der eigenen Gruppe anzugreifen. Die Fähigkeit zur Selbstreflexion wäre notwendig, um die eigene Ohnmacht durchschauen zu können und sich von dieser nicht dumm machen zu lassen. Besondere Gefährlichkeit erhält diese Art der autoritären Schiefheilung jedoch durch ihre Tendenz zur Massenbildung, um die narzisstisch gekränkten Einzelnen in der Volksgemeinschaft aufzuwerten. Die Massenpsychologie bezieht ihren Stoff, so Freud, aus der Beobachtung der veränderten Reaktion des Einzelnen, sobald dieser Mitglied einer Masse wird. Dabei wird, wie Freud erkennt, der psychische Oberbau, der sich bei den Einzelnen so verschiedenartig entwickelt hat, abgetragen, entkräftet und das bei allen gleichartige, unbewusste Fundament wird bloßgelegt und wirksam gemacht. Stechen also in der Analyse autoritärer Charaktere die verblüffend übereinstimmenden Persönlichkeitsmerkmale hervor, so scheinen auch in der Masse alle Individuen gleich. Das Individuum in der Masse erlangt ein Gefühl unüberwindlicher Macht, welches ihm gestattet, Trieben zu frönen, die es allein notwendig gezügelt hätte. Freud diagnostiziert, dass bei der Anonymität und demnach auch Unverantwortlichkeit der Masse das Verantwortungsgefühl, welches die Individuen stets zurückhält, völlig schwindet. Es ist die Last der Kultur, die beim Eintritt in die Masse abgeworfen wird. Das heißt, die Massenbildung wirkt befreiend. Freuds Feststellung, dass das Realitätsprinzip für die Masse nicht mehr gilt, spielt für die Erklärung des autoritären Charakters eine wichtige Rolle. Sie, die Masse, denkt in Bildern, die einander assoziativ hervorrufen, die von keiner verständigen Instanz an der Übereinstimmung mit der Wirklichkeit gemessen werden. Wer auf sie wirken will, bedarf keiner logischen Abmessung seiner Argumente. Er muss in den kräftigsten Bildern malen und immer das Gleiche wiederholen. Ähnlich beschreibt Adorno, der 25 Jahre später auf Freuds Erkenntnissen aufbaut, die mit völlig widersprüchlichen Bildern arbeitende faschistische Propaganda. Die faschistische Propaganda attackiert eher einen Popanz als wirkliche Gegner. Das heißt, sie erzeugt Bilder vom Juden und Kommunisten und reißt sie in Stücke, ohne sich sonderlich um den Realitätsgehalt dieser Bilder zu kümmern. Sie folgt keiner diskursiven Logik, sondern lässt sich eher als eine Art organisierter Gedankenflucht kennzeichnen, die auf bloßer Ähnlichkeit beruht. Widersprüche stören nicht. Sie sind leichter zu ertragen als unzulässige Is-Impulse. Ja, sie werden nicht im geringsten beachtet. Die Masse ist, so Freud, impulsiv, wandelbar, reizbar, kennt also weder Zweifel noch Ungewissheit. Sie geht sofort zum Äußersten. Der ausgesprochene Verdacht wandelt sich bei ihr sogleich in unumstößliche Gewissheit. Ein Keim von Antipathie wird zum wilden Hass. Es scheint, als unterliege die Masse der wahrhaft magischen Macht von Worten. Es ist der Führer, welcher sich dieser Macht zu bedienen scheint. Seine Bedeutung für die pathologische Massenbildung kann gar nicht überschätzt werden. Für Freud ist diese Masse eine folgsame Herde, die nie ohne Herrn zu leben vermag. Sie hat einen solchen Durst zu gehorchen, dass sie sich jedem, der sich zu ihrem Herrn ernennt, instinktiv unterordnet. Die Bindung des Einzelnen an den Führer, manchmal auch durch eine führende Idee substituiert, bezeichnet Freud als Idealisierung. Dabei findet eine Regression auf die narzisstische Stufe der Libido-Entwicklung statt. Der Führer wird so behandelt wie das eigene Ich. Und ein größeres Maß narzisstischer Libido fließt auf ihn über. Der Führer erscheint wie eine idealisierte Vergrößerung des Subjektes. Um die Idealisierung und gleichzeitige Identifizierung mit ihm zu ermöglichen, darf der Führer nicht bloß als Übermensch erscheinen, sondern muss auch Züge der Durchschnittlichkeit besitzen. Faschistische Agitatoren betonen vor allem, dass sie selbst bescheidene kleine Leute und gleichzeitig Führer von großem Kaliber sind. Hitler posierte daher, so Adorno, als eine Verbindung von King Kong und Vorstadtfriseur. Als geliebtes Objekt genießt der Führer eine gewisse Freiheit von Kritik. Mit der Verliebtheit versagen die dem Ich-Ideal zugeteilten Funktionen gänzlich. Der Führer und seine Wünsche oder Befehle, so Freud weiter, stehen außerhalb des Geltungsbereiches des Gewissens. In der Liebesverblendung wird man reuelos zum Verbrecher. Schließlich setzt sich das geliebte Objekt selbst an die Stelle des Ich-Ideals, welches schlecht verinnerlicht und rigide immer schon das Ich belastete. Statt der inneren Autorität, dem rigiden Über-Ich, bestimmt nun die äußere Autorität, was erlaubt ist und was nicht. In seiner Eigenschaft als kollektives Über-Ich ist der Führer imstande, die Masse zu einem einzigen Gruppen-Ich zusammenzuschweißen, das je nach seinem Willen emotionale Triebabfuhren entfesselt oder bremst. Damit geht ein enormes Befreiungsgefühl einher. Die Gefühlsbindungen der Massenindividuen bestehen aber nicht nur zum Führer, sondern auch zu anderen Individuen in der Gemeinschaft. Laut Freud ist das Bindemittel der Masse libidinöser Natur. Die libidinöse Bindung der Massenmenschen untereinander setzt Freud mit der Identifizierung gleich. Grund für diese Identifizierung ist eine Gemeinsamkeit, die Art der Bindung an den Führer. Durch die Idealisierung des Führers werden die Individuen in der Masse miteinander verbunden. Sie identifizieren sich miteinander und erfahren dadurch eine ungeheure narzisstische Aufwertung. Es lässt sich mit Freud eine Formel für die libidinöse Konstitution der Masse aufstellen. Eine Masse ist eine Anzahl von Individuen, die ein und dasselbe Objekt an die Stelle ihres Ich-Ideals gesetzt und sich infolgedessen in ihrem Ich miteinander identifiziert haben. Es wurde deutlich, dass der Antisemitismus für den Antisemiten nur in der Masse von Gleichgesinnten funktioniert, weil er die kollektiv-narzisstische Aufwertung in der Gemeinschaft braucht. Auch suchen Antisemiten starke Führer, an die sie ihr bedrückendes Gewissen abgeben können. Der psychische Gewinn stellt sich also erst in der Masse ein. Die Suche nach einem starken Kollektiv ist charakteristisch für den Antisemiten. Genau das ist es, was den Antisemitismus so gefährlich macht. Die auf der Psychoanalyse aufbauenden Erkenntnisse der kritischen Theorie müssen, wie die kritischen Theoretiker das selbst schon taten, immer den realen Umständen entsprechend aktualisiert werden. Herbert Marcuse stellt in dem 1963 gehaltenen Vortrag »Das Veralten der Psychoanalyse« die These auf, dass die Psychoanalyse, wie sie Freud entwickelt hatte, veraltet sei, da es kein Individuum als »Verkörperung von Es« Ich und Über-Ich mehr gebe, sondern diese Instanzen durch ein soziales Atom ersetzt wurden, dessen seelische Struktur nicht mehr die Qualitäten aufweist, die Freud dem psychoanalytischen Gegenstand zusprach. Adorno formuliert dieses Veralten folgendermaßen: Je mehr die gesellschaftlichen Antagonismen anwachsen, desto mehr verliert offenbar der durch und durch liberale und individualistische Begriff der Psychologie selber seinen Sinn. Die vorbürgerliche Welt kennt Psychologie noch nicht, die total vergesellschaftete nicht mehr. Das manifestiert sich dann gerade als ein Anwachsen der sogenannten Ich-Psychologie, während in Wahrheit die individuelle psychologische Dynamik durch die teils bewusste, teils regressive Anpassung des Einzelnen an die Gesellschaft substituiert wird. Adorno und Marcuse stimmen aber darin überein, dass dieses Veralten der Psychoanalyse nichts von ihrer Bedeutung nehme, denn die Psychoanalyse in ihrer authentischen und geschichtlich bereits überholten Gestalt gewinnt ihre Wahrheit als Bericht von den Mächten der Zerstörung, die inmitten des zerstörenden Allgemeinen im Besonderen wuchern. Gegen die Theorie des autoritären Charakters wurde auch eingewandt, dass schon zum Zeitpunkt der Entstehung der Studien zum autoritären Charakter die Vorherrschaft des patriarchalischen Familientypus nicht ohne möglicherweise gewichtige Einwände behauptet werden konnte und dass spätestens seit den 60er Jahren die Familie als Grundeinheit der kindlichen Sozialisation und Austragungsort des Ödipuskomplexes erheblichen Wandlungen unterlegen ist. Mit dem Zerfall der Familie und der Entstehung der vaterlosen Gesellschaft sei die theoretische Erklärung des autoritären Charakters arg angegriffen, wenn nicht sogar hinfällig geworden, werfen Kritiker den Autoren der Studies in Prejudice vor. Die Untergrabung der familiären Position des autoritären Vaters thematisieren freilich bereits die Vertreter der kritischen Theorie selbst. Adorno betont: Die Menschen sind nicht so autoritätsgebunden, wie noch vor 30 Jahren zu unterstellen war, aus der Identifikation mit der Vaterimago heraus. Marcuse streicht als Grund für diese Veränderung der Bedeutung des Vaters besonders zwei gesellschaftliche Tendenzen hervor. Das klassische psychoanalytische Modell, nach dem der Vater und die vom Vater beherrschte Familie die Agentur psychischer Vergesellschaftung war, wird dadurch entwertet, dass die Gesellschaft das entstandene Ich unmittelbar durch Massenmedien, Schul- und Sportgruppen, Banden von Jugendlichen usw. dirigiert. Die gesellschaftlich notwendigen Zwänge werden nicht mehr erlernt und verinnerlicht in dem langen Kampf mit dem Vater. Das Ich-Ideal wird vielmehr dazu gebracht, auf das Ich direkt und von außen einzuwirken, ehe noch das Ich tatsächlich sich als das persönliche und relativ autonome Subjekt der Vermittlung zwischen eigenem Selbst und den anderen herausgebildet hat. In der Entwicklung hin zur vaterlosen Gesellschaft nimmt die ehemals starke Autorität der Väter ab, da sie trotz noch vorhandener Unterschiede gesellschaftlichen Zwängen ebenso ohnmächtig gegenüberstehen wie Mütter heranwachsender Individuen. Dabei schwindet die väterliche Autorität jedoch nur in dem Sinne, dass Väter nicht mehr maßgebliche Vertreter der Gesellschaft sind, ihre reelle Gewalt über Kinder bleibt bestehen. Das führt dazu, dass Kinder ihre Haltung als überrepressiv und veraltet wahrnehmen. An deren Stelle gewinnen andere Autoritäten, Peergroups, Schule und Medien immer mehr an Bedeutung. Autorität geht von den Vaterfiguren auf Kollektive, den Big Brother, über. Verhinderte also früher die überrepräsentative väterliche Autorität häufig eine gelungene Integration dieser äußeren Autorität im eigenen Über-Ich, So steht heute der frühe Zugriff der Gesellschaft auf das junge Individuum, zum Beispiel in Form von Leistungszwang, Effizienzdruck und Konkurrenzdenken, einer gelungenen Ausbildung eines starken Ichs oftmals ebenso im Wege. Wenngleich durch die Schwächung der Rolle der Väter eine Angleichung der Geschlechter stattfindet, weil der Unterschied zwischen den zu verinnerlichenden Autoritäten abnimmt. Zwischen den beiden Weltkriegen nahm die Veränderung der Industriegesellschaft mit sich automatisch erweiternder Massenproduktion und Konsumption sowie der Unterwerfung ehedem privater Dimensionen des Daseins unter methodische Schulung, Manipulation und Kontrolle außerdem weiter Gestalt an. Die zunehmend warenförmig und durch gesellschaftliche Organisationen vermittelte Vergesellschaftung der Individuen hat für diese zur Konsequenz, sich in immer stärkerem Maße in gesellschaftlich definierte Funktionen einpassen zu müssen. Die geforderte Flexibilität zur Anpassung der Subjekte an die Erfordernisse von Staat und Kapital berührt und untergräbt den Kern der Individuation. Gefragt ist nicht mehr ein starkes Ich, sondern sind Subjekte, die vollends zu Charaktermasken ihrer jeweiligen Rollen und Funktionen verkommen sind. Die gesellschaftliche Totalität reproduziert sich auf Basis der Funktionen, welche die von ihr abhängigen Mitglieder der Gesellschaft zu erfüllen haben. Generell muss jeder Einzelne, um sein Leben zu fristen, eine Funktion auf sich nehmen und wird gelehrt zu danken, solange er eine hat. Auch das eigene Selbstwertgefühl wird an diesen Funktionen gemessen. Eine neue Angst ergänzt die alte, autoritätshörige. Es ist die Angst, dem Über-Ich der Produktivität und des Konsums nicht mehr entsprechen zu können. Bereits in den 50er Jahren sprach Adorno vom unbeschränkt anpassungsfähigen, dem subjektlosen Subjekt. Jan Weyand bezeichnet die zunehmende Flexibilisierung der Persönlichkeit in Anlehnung an Adorno als die paradoxe Tendenz zur Herausbildung eines charakterlosen Charakters. Dieser ist ein Charakter, der sich nicht durch eine festgefügte psychische Struktur, sondern durch die Fähigkeit auszeichnet, sich in wechselnde Funktionen einpassen zu können. Charakterlosigkeit ist sein Charakter. Deshalb ist die Formulierung paradox. Der charakterlose Charakter ist offen für die wichtigsten Syndrome des klassisch autoritären Charakters. Er verträgt sich sowohl mit dem Wunsch nach Führerfiguren als auch mit Phänomenen wie der konformistischen Rebellion oder dem kollektiven Narzissmus. Weyand spricht in diesem Sinne auch von der Tendenz einer Verflüssigung des Charakters, die der Entwicklung der bestehenden Gesellschaft immanent ist. Diese Verflüssigung ist Resultat und subjektive Voraussetzung des Fortschritts der Vergesellschaftung, des Prozesses zunehmender Integration. Wenn der autoritäre bzw. der verflüssigte, charakterlose Charakter ein so weit verbreitetes Phänomen ist, wenn Antisemitismus, Rassismus und Ethnozentrismus dermaßen in den Alltagsdiskurs eingeflossen sind, dass all dies nicht als krankhaft gelten kann, sondern der Normalfall ist, dann stellt sich folgende Frage: Wie kann man diese kollektiven Wahnvorstellungen erklären, ohne die Existenz von Subjekten und die Fähigkeit zur Selbstreflexion überhaupt zu bestreiten? Um Antisemitismus erklären zu können, entwickelte die kritische Theorie die Konzeption des autoritären Charakters, welche erklärt, was für einen psychischen Vorteil der Autoritarismus und mehr oder weniger ausgeprägt der Antisemitismus den Individuen verschafft und wieso sie ihr Gewissen so vollends veräußerlichen können. Erweist diese Theorie sich als typisch für Menschen in unserer Gesellschaft, so steht man vor dem Problem, entweder eine universelle Ich-Schwäche und gescheiterte Über-Ich-Bildung zu diagnostizieren oder erklären zu müssen, warum manche Menschen zur Selbstreflexion und Erkenntnis fähig bleiben. Um das Problem zu lösen, ist es zum Abschluss vonnöten, den Begriff des modernen Ichs zu reflektieren. Es zeigt sich dabei, dass das Ich auf zweifache Weise bestimmt ist. Das Ich fällt als Organisationsform aller seelischen Regungen, als das Identitätsprinzip, welches Individualität überhaupt erst konstituiert, in die Psychologie. Die Einfachheit dieser Bestimmung täuscht jedoch. Ist doch das Ich in Wahrheit dialektisch bestimmt. Einerseits psychologisch als bezogen auf die Vermittlung der im Charakter verfestigten psychischen Innenwelt und der Außenwelt und andererseits nicht psychologisch als auf die Selbstreflexion der eigenen Lebensbedingungen bezogen. Das nicht-psychologische Moment, die Reflexion auf die Lebensbedingungen, erfordert eine gewisse Selbstständigkeit des Ichs, sowohl gegenüber der Innen- als auch der Außenwelt. Selbstständigkeit ist zwar auch eine Eigenschaft des psychologischen Moments des Ichs, sonst wäre dieses als Vermittlungsinstanz des seelischen Haushalts nicht in der Lage, die verschieden gelagerten Ansprüche des Ichs und des Über-Ichs zu vermitteln. Allerdings ist für das psychologische Moment die Unterscheidung von wahr und falsch, welche für das nicht-psychologische Moment, die Reflexion des Ich auf dessen Lebensbedingungen grundlegend ist, irrelevant. Das Problem des psychologischen Ich ist nicht, warum die Ansprüche von Innen- und Außenwelt bestehen, sondern dass sie bestehen. Das psychologische Ich ist nicht die Instanz der Reflexion auf diese Ansprüche. Psychologisch kann man also die Individuen theoretisch determinieren, kann beschreiben, warum sie den Zwängen, Kränkungen und Rollenzuschreibungen der Gesellschaft im Normalfall erliegen. Was bleibt, ist jedoch das Potenzial, in einem Akt der Freiheit sich selbst und die eigene Abhängigkeit zu reflektieren. Die Psychoanalyse muss für jede ihrer theoretischen Aussagen Determination im Psychischen unterstellen und kann sie für keine ihrer therapeutischen Aussagen unterstellen, weil die Fähigkeit des Ichs auf die Ansprüche seiner drei Abhängigkeiten, Es, Über-Ich und Außenwelt, sachlich adäquat zu reflektieren, nicht selbst als psychisch determiniert aufgefasst werden kann. Das schwache Ich des autoritären Charakters reagiert auf Ansprüche der Innen- und Außenwelt und vermittelt zwischen ihnen, aber es kann im Moment nicht auf sie reflektieren, fragen, warum sie bestehen. Es hat jedoch die prinzipielle Möglichkeit zur Selbstreflexion. Selbstreflexion ist ein Akt aus Freiheit, das heißt, sie ist spontan. Etwas Spontanes kann aber nicht in einer Theorie eingefangen werden. Die Theorie erklärt das Typische, determiniert Wesensmerkmale der Individuen unserer Gesellschaft, die man prinzipiell spontan durch Reflexion erkennen kann, aber keineswegs muss. Dialektisch ist der Begriff des Ichs also beschaffen, weil er zwar einerseits in den Bereich des Psychischen fällt, andererseits aber als Instanz der Reflexion und Hinterfragung seiner Lebensbedingungen nicht in diesen Bereich fällt. Auskunft über die konstitutiven Bedingungen sachlich angemessener Reflexion gibt nicht die Psychologie, sondern die Erkenntnistheorie. Das Ich ist aber eines. Es ist nicht schizophren oder unterteilt sich nicht selbst in ein psychologisches Ich und ein erkenntnistheoretisches Ich. Eben darin besteht seine Dialektik. Der Begriff der Ich-Schwäche kann im Anschluss an die eben angestellten Überlegungen als ein Zustand beschrieben werden, in dem es dem Subjekt aktuell an der Fähigkeit mangelt, eine sachlich adäquate Reflexion seiner Lebensbedingungen zu leisten, wenngleich es potenziell dazu durchaus in der Lage sein könnte. Der Grund für die Ich-Schwäche liegt in einem Sachverhalt, der mit der jeweiligen psychischen Konstitution des Einzelnen recht wenig zu tun hat, dafür aber umso mehr mit den gesellschaftlichen Verhältnissen, die ihn prädisponieren. Um in der Realität sich behaupten zu können, muss das Ich diese erkennen und bewusst fungieren. Das Leben in entwickelten kapitalistischen Gesellschaften zwingt den Subjekten ein großes Ausmaß an Verzicht und Entbehrungen auf, die angesichts der vorhandenen Möglichkeiten nicht mehr vonnöten wären. Das gesellschaftliche Handeln ist irrational, weil das Subjekt zwar vielfach keine andere Möglichkeit zur Selbsterhaltung hat als den Verkauf der eigenen Arbeitskraft, es aber genau dadurch nicht nur zu seiner eigenen, sondern auch zur Reproduktion des Kapitalverhältnisses beiträgt und damit jene Ketten fester schmiedet, die ihm ein Leben jenseits der Lebensnot verunmöglichen. Das um Selbstreflexion bemühte Subjekt muss so fortwährend an irrationale Grenzen stoßen, die sein Leben bestimmen, mit denen es sich also arrangieren muss, will es sich selbst erhalten. Eine dialektische Konstitution weist das Ich also auch deswegen auf, weil es als Träger der Realität zugleich auch immer der Ort der Repräsentation eines äußeren Nicht-Ichs sein muss. Insofern es die libidinösen Bedürfnisse ebenso wie die mit diesen unvereinbaren der realen Selbsterhaltung zu vertreten hat, ist es unablässig überfordert. Eine derartige Verstümmelung des Subjekts wirkt sich selbstverständlich stark auf das Ich aus, welches zum Schauplatz einer Gleichzeitigkeit von Bewusstheit und Unbewusstheit wird. Es ist gezwungen, Verzichts- und Verdrängungsleistungen zu erbringen, die für es selbst nicht durchschaubar sind. Die Verlängerung der Lebensnot verurteilt die gesellschaftlichen Akteure zum Triebverzicht, dessen Ursache die irrationale Einrichtung der Gesellschaft ist. Eine so begriffene Entstehung von Ich-Schwäche hat selbstverständlich auch Auswirkungen auf ihren Gegenbegriff, den des starken Ichs. Ein starkes Ich entsteht durch eine gelungene Über-Ich-Bildung. Es steht nicht für rigide Moralvorstellungen, sondern für eine gut verinnerlichte Autorität. Dies ist überaus wichtig, da die primäre Autorität nur so später vom Ich eingenommen werden kann. Grundlage eines starken Ichs könnte nur die Bestrebung sein, eine bewusste Erkenntnis jener Gesetze, die das Leben des Einzelnen bestimmen, zu entwickeln. Es setzt ebenso den Willen voraus, die Gründe der herrschenden Unfreiheit mit aller Anstrengung zu durchdringen, wie die Widerstandskraft, das Auseinanderklaffen von Erkenntnis und Realität aushalten zu können. Gefordert sind damit jene Fähigkeiten und Eigenschaften, die das Leben heutzutage nahezu unerträglich machen, die einen Konflikt heraufbeschwören, dem Personen mit schwachem Ich nicht ausgesetzt sind. In der Konfrontation mit der Wirklichkeit wird der Bedeutungsgehalt der beiden Begriffe umgekehrt. Menschen mit schwachem Ich sind besser an die Gesellschaft angepasst und finden sich in ihr leichter zurecht, während Menschen mit starkem Ich von allerlei Hemmungen und Selbstzweifeln geplagt werden und gesellschaftlich unangepasst erscheinen. Verkehrung von starkem und schwachem Ich, die darin besteht, dass unter irrationalen gesellschaftlichen Verhältnissen sich das starke Ich als triebökonomisch irrational darstellt, das schwache Ich hingegen als triebökonomisch rational, erweist sich als objektive, gesellschaftlich vermittelte Verkehrung. Auf Basis eines dialektischen Begriffs des Ichs lassen sich die im Begriff des schwachen Ichs zusammengefassten Eigenschaften autoritärer Charaktere aus der gesellschaftlichen Grundstruktur herleiten. Diese Ergebnisse stimmen zwar in keiner Weise hoffnungsfroh, aber nur eine von falschem Optimismus ungetrübte Analyse kann die Verhältnisse durchschauen, um sie zu ändern. Seit einigen Jahren wird in der Bundesrepublik allerorten vom Dekonstruktivismus und der französischen Philosophie gesprochen. Egal ob in der feministischen Debatte, in der Medien-, Rassismus- oder Nationalismuskritik. Wer sich aus bestimmten Gründen diesem Trend verweigert oder ihn sogar einer grundsätzlichen Kritik unterzieht, gilt recht schnell als altmodischer und unverbesserlicher Dogmatiker. Es stellt sich die Frage, ob die durchaus berechtigte poststrukturalistische Kritik an einem ontologischen und essentialistischen Subjektbegriff und den damit verbundenen Identitätskonzepten nur zu einer symbolischen Relativierung führt, anstatt zu einer Befreiung vom gesellschaftlichen Identitätszwang hin zu einer zwanglosen, selbstgewählten Differenz. Nur allzu oft werden die aus der Zeit der Aufklärung stammenden bürgerlichen Subjekt- und Identitätsvorstellungen einer totalitären Tendenz der Moderne zugerechnet, einer großen Erzählung, wie Lyotard es ausdrückt, deren Illusionen über eine grundsätzliche Veränderbarkeit der Welt man restlos enttarnt zu haben glaubt und über die man sich deshalb keinerlei ernsthafte Gedanken zu machen braucht. Nicht erst neuere philosophische Richtungen haben die Vorstellungen vom souveränen Individuum ins Wanken gebracht. Schon die Marx'sche Theorie und die Psychoanalyse hatten dazu ihren nicht gerade unerheblichen Beitrag geleistet, jedoch ohne die aufklärerische Intention aufzugeben, dass die Menschen womöglich wirklich einmal das Subjekt ihrer eigenen Geschichte und ihrer individuellen Psyche werden. Dem angeblichen Tod des Subjekts steht gegenwärtig erstaunlicherweise gleichzeitig der Sachverhalt seiner hartnäckigen Existenzbehauptung gegenüber. Welche Probleme mit einer vermeintlichen, selbstbewussten Totalität des Ichs hinsichtlich der Auffassung von Zentriertheit und Gesundheit verbunden sind, soll im Folgenden betrachtet werden. Dieses Phänomen ist beispielsweise in der Ich- und Selbstpsychologie anzutreffen, einer Soziologisierung der Psychoanalyse, wie Adorno kritisiert. Der Psychoanalytiker Erik Erikson, dessen Buch Identität und Lebenszyklus vermutlich einen großen Anteil daran hat, dass der Begriff der Identität populär wurde, dürfte wohl heute in kaum einer Sozialpädagogenausbildung fehlen. Während die Freudianer Laplanche und Pontalis noch darauf verzichteten, das Modewort, Unwort Identität in ihr Vokabular der Psychoanalyse aufzunehmen, erfreut er sich inzwischen durch den Boom der Ich- und Selbstpsychologie seltsamer Beliebtheit. Die Beschränkungen großer Teile der heutigen Psychoanalyse auf die Therapie geht einher mit der Aufgabe der kultur- und zivilisationskritischen Einsichten der Freud'schen Theorie in die verhängnisvolle Dialektik des Fortschritts. Komplexität, die das Ich bei Freud noch hatte, wird einer ganzheitlichen Vorstellung geopfert, die davon ausgeht, dass es sich bei der individuellen Sozialisation um eine positive Entfaltung, das heißt um eine Art gemeisterte Lebenskrisenbewältigung handle. Identität ist jedoch, wie gleich zu zeigen wäre, kein Zustand, sondern ein Wunsch des Menschen, welcher bereits selbst auf ein vorhandenes, aber verleugnetes Nicht-Identisches verweist. Auf die Trennung vom glückverheißenden Objekt. Dieses Gefühl der Ganzheit bzw. der inneren Identität herzustellen, hat sich heute eine ganze Industrie verschrieben. Wochenendseminare, Selbstfindung und positives Denken inklusive. Oder wie es in Eriksons Bastelanleitung heißt, allgemein gesprochen ist es klar, dass alles, was ein starkes Ich fördert, auch zu seiner Identität beiträgt. In diesem Satz kommt schon das ganze Dilemma der Aufgabe der radikalen Einsichten der Psychoanalyse und die Hinwendung zu bloßer therapeutischer Milderung des Unbehagens in der Kultur zum Ausdruck. Bei Freud hieß es noch, wo es war, soll ich werden. Ob dieser Zustand erreicht wird, ist reichlich unklar, handelt es sich doch um einen schwierigen Prozess der Selbstreflexion. Die analytische Behandlung will keine Zustände herstellen, sondern die ständige Auseinandersetzung mit sich selbst und den anderen in Gang bringen. Die therapeutische Analyse als Auftakt einer Analyse ohne Ende, die ohne Unterstützung des Therapeuten ein Leben lang fortgesetzt werden soll. Erikson und mit ihm die Freud-Revisionisten und Ich-Psychologen gehen jedoch von einem Zustand aus, welcher erreicht und dann auch behalten werden kann. Diese, wie Adorno sie nennt, Psychologie als Mittel zum Erfolg und zur sozialen Anpassung, kann gar nicht ohne das affirmative Lob des Bestehenden und die unkritische Anpreisung seelischer Gesundheit auskommen. Bei Erikson beispielsweise gibt es keine Identität ohne Anerkennung von außen, durch die Gesellschaft, die reife Sexualität, das Gefühl, auf dem rechten Weg zu sein, oder durch die Fähigkeit zur Gemeinschaft, die sich denn auch an einem Individuum, das auf sie keinen Wert zu legen scheint, für solche Missachtung grausam rächen kann. Anhand dieser Betrachtungsweise wird möglicherweise auch der sozialpädagogische und psychologisierende Blick auf Rassismus und Antisemitismus verständlicher. Wenn eine der Ursachen für Rassismus die einer Identitätsdiffusion geschuldete Verunsicherung der Jugendlichen ist, so muss dafür Sorge getragen werden, dass durch Zuwendung, Identifikations- und Rollenangebote die Minderwertigkeitserfahrungen kompensiert werden. Stärkung des Ichs statt Kritik der Gesellschaft. Auch in Eriksons Sichtweise erscheint alles, was sich dem von ihm entworfenen Identitätspostulat verweigert, als pathologische, krankhafte und zu therapierende Störung des Individuums. Oft drückt sich der Verlust des Identifikationsgefühls in wütender oder prahlerischer Widersetzlichkeit gegen alles aus, was dem jungen Menschen von der Familie oder der unmittelbaren Umgebung als gute, wünschenswerte Rollen nahegelegt wird. Erikson spricht in diesem Zusammenhang vom klinischen Bild der Identitätsdiffusion oder gar von der Ausbildung einer negativen Identität. Indikation: Irgendein Teilaspekt der angebotenen Rolle oder auch alle zusammen, sei es die Männlichkeit oder die Weiblichkeit, die Nationalität oder die Klassenzugehörigkeit, kann zum Zielpunkt der ätzenden Verachtung des jungen Menschen werden. Die Abweichung und Uneindeutigkeit des Jugendlichen, der Sozialbanditen oder Rebellen, erscheinen hier ausschließlich als individuelle Krankheitssymptome. Doch die nach Ganzheit strebende Vorstellung von Selbstidentität, der Ich- und Selbstpsychologie, ist nicht nur in psychoanalytischer Hinsicht etwas äußerst Problematisches. Der Mensch, schreibt Freud, ob auch draußen erniedrigt, fühlt sich souverän in seiner eigenen Seele. Diese Souveränität ist jedoch nichts weiter als eine Selbsttäuschung, denn das Ich ist nicht Herr im eigenen Hause. Die Vorstellungen der menschlichen Seele als etwas Einfachem und die damit verbundenen Fantasien von Zentriertheit und Ganzheit, das heißt einer möglichen psychischen Homogenität des Subjekts, werden durch diese Einsicht grundlegend zum Einsturz gebracht. Denn diese Seele ist nichts Einfaches, vielmehr eine Hierarchie von über- und untergeordneten Instanzen, ein Gewirre von Impulsen, die unabhängig voneinander zur Ausführung drängen. Viele davon einander gegensätzlich und miteinander unverträglich. Identität ist jedoch etwas Imaginäres und entsteht nur durch die Auslöschung des Nicht-Identischen, welche sich das Subjekt selbst antun muss. Auf diese Art und Weise lässt sich auch die Herstellung von beispielsweise männlicher Subjektivität begreifen. Als Verleugnung und Abspaltung der unerwünschten Selbstanteile, die gewissermaßen ein Schattendasein fristen oder dann der Sphäre des Weiblichen oder des Homosexuellen zugeordnet werden. In der Figur des Anderen und Fremden begegnet dem so abgerichteten Subjekt, quasi als Spiegelbild, das wohlbekannte Eigene, von dem jedoch gewünscht wird, dass es fremd und äußerlich bleibt. Xenophobie ist somit auch die Angst und die Erkenntnis um die fragile Selbstidentität, die durch das Fremde vermeintlich bedroht ist. Seitenverkehrt verhält es sich übrigens auch mit der xenophilen Bewunderung des edlen Wilden. In der rückhaltlosen Schwärmerei für die Andersheit der Exoten möchte sich das Subjekt jener ersehnten Einheitlichkeit seiner Identität versichern, die es selbst nicht hat. Thank you. Die Konstruktion von einer nach Reinheit strebenden, Differenz auslöschenden Identität und die damit verbundene Emphase des Subjektbegriffes hat der postmoderne Dekonstruktivismus erkannt und zu Recht kritisiert. Gegen die verhärtete und verdinglichte Existenz des Subjekts und das daraus resultierende Festzurren in der gesellschaftlichen Konformität entwirft die dekonstruktivistische Philosophie die Destruierung, die Neubesetzung und den spielerischen Umgang mit pluralisierten Identitäten. Die Rede ist von Schizo-Identitäten, Nomaden, Cyborgs oder flüssigen Subjekten mit leidenschaftlicher Hingabe an alles grenzenlos Strömende. Gilles Deleuze und Félix Guattari zum Beispiel setzten in ihrem Anti-Ödipus auf ihr Konzept der Deterritorialisierung als Gegensatz zur Identität der formierten Masse und huldigen Antonin Artaud als einzigem wirklich revolutionären Schizophrenen. Eigenartig ist jedoch, dass das Auftauchen solcher vermeintlich subversiver Flexi-Identitäten einhergeht mit der ökonomischen Realität und aktuellen Forderungen des entgrenzten Kapitalismus nach flexiblen Sozialcharakteren. Ignoriert wird dabei, dass es auch ein inzwischen weit verbreitetes menschliches Leiden an dieser angestrebten Diffusion bzw. Flüssigkeit gibt. Die romantische philosophische Vorstellung einer Nomadenexistenz bzw. die dieser zugrunde liegende rebellische Subjektauffassung, welche die bürgerliche zweckrationale Subjektivität subversiv in Frage stellen soll, erweist sich bei genauerem Hinschauen als Affirmation des Bestehenden. Der Dekonstruktivismus hat die Zwangsprinzipien der modernen Warengesellschaft wie Nation, Geschlecht oder Subjektivität zu bloß diskursiv konstruierten Spielmarken umgelogen, statt sie als grundsätzliche, historisch entstandene Formprinzipien und Realabstraktionen zu kritisieren. Die illusorische Hoffnung auf eine nur symbolische Politik der Neubesetzung von Diskursen, Identitäten und Zeichen, wie sie beispielsweise in der Identitätspolitik der Cultural Studies eine Rolle spielt, verzichtet auf die Abschaffung dieser Zwangsprinzipien und deren Armseligkeit durch ihre grundsätzliche Überwindung. Der Postmodernismus unterzieht das Elend des zwangsflexibilisierten Subjekts nicht etwa der Kritik, sondern unterliegt der Illusion, darin neue emanzipative Potenziale entdecken zu können. Was in der Soziologie auch Pluralisierung der Lebensstile genannt wird, diese neue Flexibilität von berufsmäßig und laufbahntechnisch nicht mehr festzulegenden Individuen, die ihr eigener Unternehmer zu glauben scheinen, wird allein schon als Distanzmöglichkeit zu den kapitalistischen Zwängen wahrgenommen, als Anything Goes, während sie in Wirklichkeit nur die grenzenlose, marktkonforme Verwendbarkeit dieser Individualitätsgespenster anzeigt, wie sie Robert Kurz nennt. We'll be right back. aus der Differenz, aus dem stinknormalen Abgrenzungswahn einer ganz persönlichen sexuellen Vorliebe oder Veranlagung, aus dem Beruf, dem Musikgeschmack oder irgendeinem anderen Defekt, welches das narzisstische Pseudosubjekt von anderen scheinbar unterscheidet, gründet sich heute dessen illusorisches Selbstwertgefühl. Für alle ist etwas vorgesehen, damit keiner ausweichen kann. Die Unterschiede werden eingeschliffen und propagiert, wussten Adorno und Horkheimer schon vor über 50 Jahren über die Demokratisierung des Elends zu berichten. Ein Vorgang, der täglich in unzähligen Talkshows oder zum Beispiel bei der Love Parade beobachtet werden kann und der auch getrost zu ignorieren wäre, würde sich hinter diesem Identitätskult nicht etwas anderes verbergen. Der Wunsch, Individuum zu sein, ist verstümmelt und deshalb verbunden mit der Angst vor dem gemeinschaftslosen Alleinsein, welches den Einzelnen überfordert. Deshalb geht die massenhafte Suche nach individueller Identität merkwürdigerweise immer noch einher mit der Sehnsucht nach kollektiver und nationaler Identität, solange den zu Exemplaren gemachten Menschen eine wirkliche Individualität versagt ist. Eine der Emanzipation sich verpflichtet fühlende Ideologiekritik lehnt demnach den nicht ohne Selbstbetrug auskommenden Pseudo-Individualismus der Rave Society genauso ab wie die blinde Einordnung von Menschen in Kollektive. Die innere und die äußere Identität sind zusammen die falsche. Die wahre, unverkürzte gäbe es dort, wo nicht mehr identifiziert werden und sich identifizieren sie stiftet, sondern ungegängeltes sich entfalten. Im Zusammenstimmen der Individuen mit der Gesamtheit ihrer Lebensbedingungen und Äußerungen. Solche Identität verweigert der bestehende Weltzustand radikal. Um nicht an ihm irre zu werden, ist es zwar dringlicher denn je, Leib, Seele und Geist so gut wie möglich beisammenzuhalten, doch das ergibt nur die Bedingung erfüllter Identität, nicht schon sie selbst. Die Verwechslung beider ist folgenreich. Sie dient dem Kult der falschen Identität, treibt den Gedanken an die Wahre aus und trägt dazu bei, die Menschen mit der Unversöhntheit ihres Daseins zu versöhnen. Soweit Christoph Türke. Identität war immer schon ein Produkt aus Mangel, Zumutung und Zwang. Die symbolische Relativierung der Dekonstruktion vernachlässigt jedoch diesen gesellschaftlichen Zwang, dessen Erkenntnis die Voraussetzung für die reale Aufhebung ist. Während die Postmoderne mit positivistischer Fröhlichkeit das Ende des Subjekts verkündet, denunziert eine kritische Theorie der Gesellschaft den Identitätszwang und konstatiert die Unmöglichkeit von Subjektivität unter den Bedingungen der modernen Warengesellschaft. We'll be right back. Das waren 2 Stunden Sachzwang FM. Heute zum Thema Psychoanalyse als Aufklärung. Oder zum Fortbestehen des autoritären Charakters. Es ging also vor allem um Psychoanalyse als Theorie, als Wissenschaft und eher nicht als Therapie. Dementsprechend scharf wurde ins Gericht gegangen mit Revisionisten der psychoanalytischen Lehre, wie Erich Fromm oder Erik Erikson. Der erste sehr lange Beitrag, den wir heute gehört haben, die ersten 1,5 Stunden, kam von Lilja Radonitsch. Psychopathologie der Normalität. Die Bedeutung der Psychoanalyse für die kritische Theorie. Und zuletzt in der vergangenen halben Stunde ein Aufsatz von René Wiegel. Die schlechte Aufhebung des bürgerlichen Subjektbegriffs. Vor allem aber ist an die Psychoanalyse zu denken, die nach wie vor verdrängt wird. Entweder fehlt sie ganz oder schlimmer noch, man hat sie durch Richtungen ersetzt, die, während sie behaupten, das 19. Jahrhundert zu überwinden, womöglich sie in ihr eigenes Gegenteil verkehren. Ihre genaue und unverwässerte Kenntnis ist aktueller als je. Der Hass gegen sie ist unmittelbar eins mit dem Antisemitismus. Keineswegs bloß, weil Freud Jude war, sondern weil Psychoanalyse genau in jener kritischen Selbstbesinnung besteht, die den Antisemiten in Weißglut versetzt. Das war also Sachzwang FM mit Dr. Indoktrinator am Mikrofon. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Vorlesungen über die bürgerliche Gesellschaft mit dem ideologischen Staubsauger. Such a struggle is not yet over.